Deutschlandfunk, Lesezeit. Reinhold Joppich liest aus den Kindheitserinnerungen des italienischen Theatermachers und Nobelpreisträgers Dario Fo meine ersten 7 Jahre und ein paar dazu. Redakteur am Mikrofon Dennis Scheck. Guten Abend. Meine ersten 7 Jahre und ein paar dazu. So heißen die hinreisenden Kindheitserinnerungen des italienischen Theatermachers Dario Fo, die ich Ihnen heute Abend in der Lesezeit vorstellen möchte. Wer ist Dario Fo? Nun, Dario Fo ist der Chronist der europäischen Linken, ihrer Lebenslügen und albernen Utopien, die im Privatleben schon bei der gerechten Aufteilung des Abwaschs scheiterten. Vor allem aber hat der Dramatiker Dario Fo das auf die Bühne zurückgebracht, was Theaterspiel ursprünglich eben auch mit ausmachte. Klamauk, Possenreisen, Unterhaltung. Und zwar durchaus in der schenkelklatschenden Variante. Doch nicht anders als Menschen, die aus eher ärmlichen Umständen aufgestiegen sind, lassen sich manchmal auch Kunstformen nur sehr ungern an ihre bescheidenen Anfänge erinnern, und deshalb reagierten viele Sachwalter des guten, wahren, schönen eher verschnupft, als ausgerechnet der ewige Clown Dario Fo 1997 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Weil der schöne Staat Italien aber mehr und mehr zur Beute des schönen Signor Berlusconi wird und weil auf einen groben Klotz immer ein grober Keil gehört, deshalb ist Dario Fo auf seine alten Tage noch einmal richtig modern geworden, als Sprecher einer Widerstandsbewegung, die mit Witz und aufmüpfiger Respektlosigkeit gegen jene moderne Form des Absolutismus zu Felde zieht, die mit Macht und Medien die alte Weise vom L'état c'est moi zu variieren versucht. Der 1926 geborene Dario Fo erzählt in seinem neuen Buch von seiner Kindheit am Lago Maggiore und von der Kunst, Geschichten zu erzählen. Wie nebenbei erfährt man eine Menge über den italienischen Faschismus, wie sich der Duce ins Leben eines kleinen Jungen einmischt und das alles verpackt in süffige Anekdoten über versunkene Dörfer, wahnsinnige Grafen und untreue Ehefrauen. Alles zusammen ergibt dieses Buch eine kleine Schule der Italianità, also jener erstrebenswerten Eigenschaft elegantester Gelassenheit, die uns Deutschen beim Ausfüllen unserer Steuererklärungen davor zu bewahren vermag, den Verstand zu verlieren. Hören Sie also einen Auszug aus »Meine ersten 7 Jahre und ein paar dazu« von Dario Fo in der Übersetzung von Peter Okotjewitz. Es liest Reinhold Joppich. Was ich euch jetzt erzähle, ist nicht die Geschichte meines Lebens als Schauspieler, Autor und Theaterleiter, sondern ein Fragment meiner Jugend. Eigentlich ist es nur der Anfang davon. Das Vorspiel zu meinen späteren Abenteuern aus einer Zeit, in der ich nicht auf die Idee gekommen wäre, das Theater könnte einmal mein Beruf werden. Ich erinnere mich, dass Bruno Bettelheim, der Verfasser einer revolutionären Theorie über die charakterliche und intellektuelle Entwicklung der Menschen, einmal sagte: »Gebt mir die ersten 7 Jahre eines Menschen, das reicht mir. In ihnen ist alles enthalten. Den Rest schenke ich euch. Ich übertreibe und biete euch 10 und dazu noch ein paar Ausflüge Richtung Reife. Glaubt mir, das ist schon zu viel.« Die Entdeckung, dass Gott auch ein Stationsvorsteher der Eisenbahn ist. »Alles hängt davon ab, wo du geboren wurdest«, sagte ein weiser Mann. Was mich betrifft, so hat dieser Weise den Nagel auf den Kopf getroffen. Zunächst muss ich mich bei meiner Mutter bedanken, dass sie mich in San Giano direkt am Lago Maggiore zur Welt brachte. Seltsame Aneignung eines Namens. Der doppelgesichtige Janus, die lateinische Gottheit, wird zu einem christlichen Heiligen, der ganz und gar erfunden ist und zudem als Schutzherr der Erzähler und Komödianten gilt. Aber natürlich wurde mein Geburtsort nicht von meiner Mutter ausgesucht, sondern von der staatlichen Eisenbahn, die den Entschluss fasste, meinen Vater an jenen Bahnhof zu versetzen. Ja, mein Vater war Bahnhofsvorsteher, wenngleich nur durch Zufall. Die Haltestelle San Giano war so unbedeutend, dass die Lokomotivführer häufig vergaßen anzuhalten. Bis ein Reisender, der keine Lust mehr hatte, immer erst bei der nächsten Station aussteigen zu können, die Notbremse zog. Nach einer langen Rutschpartie fraßen die Bremsen sich fest und der Zug hielt mitten in einem Tunnel. In den stehenden Zug fuhr ein nachfolgender Güterzug. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten. Nur einer wurde verletzt, der Reisende, der die Notbremse gezogen hatte. Der Unglücksrabe wurde von den übrigen Reisenden verprügelt, auch eine Nonne schlug zu. Mit dem Eintreffen meines Vaters änderten sich die Zustände augenblicklich. Felice Faux flößte Respekt und Gehorsam ein, wenn er sich mit seiner Mütze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, neben den Gleisen in Positur stellte und die Signalfahne schwenkte, die ebenfalls rot war, hielten sämtliche Züge an. Nur die Personenzüge, versteht sich, und die Schienenbusse, insgesamt 4 Stück am Tag. Ich kam zwischen einem Schienenbus und einem Güterzug zur Welt, 3 Schritte vom See, in Antelacus, wie es auf einem römischen Meilenstein heißt. Morgens um 7 entschloss ich mich, zwischen den Beinen meiner Mutter Ausschau zu halten. Die Hebamme zog mich raus und hielt mich an den Beinen hoch wie ein Huhn. Dann versetzte sie mir rasch einen kräftigen Schlag auf den Hintern. Ich heulte auf wie eine Alarmsirene. In dem Augenblick kam der 6.30 Uhr-Zug vorbei, der natürlich Verspätung hatte. Meine Mutter beteuerte stets, mein erstes Geschrei habe das Pfeifen der Lokomotive bei weitem übertroffen. Ich erblickte das Licht der Welt also in San Giano, weil die staatliche Eisenbahn es so wollte. Doch geboren bin ich dort nur auf dem Papier. In Wahrheit kam ich 30 oder 40 Kilometer weiter nördlich, in Pino Tronzano zur Welt, wo ich lernte, bewusst wahrzunehmen, und noch ein paar Jahre später in Porto Valtravaglia am kargen Ufer des Lago Maggiore. Die beiden sind meine Wunderdörfer, die Orte, die meine verrücktesten Fantasien entfesselten und alle meine zukünftigen Wege vorherbestimmten. Aber auch diese Umzüge wurden von der Eisenbahn diktiert. Direktion Mailand. Mailand. Ich erinnere mich, das erste Mal fuhr ich mit meinem Vater hin. Ich war noch sehr klein und er musste eine Prüfung als Rangierer ablegen, denn er hoffte, zum Stationsvorsteher 2. Klasse, Dienstgruppe C, befördert zu werden. Aber warum ließ er sich von einem kleinen Jungen begleiten? Ich hatte ihn stets in Verdacht, er habe mich als Maskottchen mitgenommen. Alle in der Familie waren überzeugt, dass ich ein unverschämter Glücksbringer sei. Tatsächlich bin ich, wie man auf Italienisch so sagt, im Hemd zur Welt gekommen, das heißt, eingehüllt in der Plazenta meiner Mutter. Ein Zeichen, das in den alten Mythen des Sees eine große Zukunft versprach. Kurz bevor wir in Mailand in die große Halle des Bahnhofs einfuhren, verlangsamte der Zug die Fahrt spürbar. Er fuhr nur noch im Schritttempo. Papa Felice, Pafo, wie meine Mutter ihn nannte, zog das Fenster runter, hob mich hoch und sagte: »Schau da hinauf!« Dabei deutete er auf eine hohe filigrane Eisenbrücke, unter der alle Züge hindurchfuhren. Eine riesige Überführung voller Scheinwerfer in allen Richtungen. Eine Reihe von Glaskabinen, die von grellen, farbigen Lampen beleuchtet wurden. Das fantastische Bauwerk ruhte auf gigantischen Pfeilern. »Was ist das?« »Die Kommandobrücke. Von dort werden sämtliche Zugbewegungen dirigiert, einschließlich der Weichen und Ampeln.« In diesem Augenblick war ich überzeugt, in diesen Kabinen aus Glas mit ihren strahlenden Lichtern wohnte Gott persönlich mit all seinen heiligen Bahnhofsvorstehern. Es gab gar keinen Zweifel, Gott war niemand anderes als der Generaldirektor der staatlichen Eisenbahngesellschaft. Er war es, der alle Eisenbahnverbindungen organisierte, die Züge rangierte, die Lokomotiven und die Söhne der Eisenbahnbeamten erschuf. Doch zurück zu meinem ersten Umzug von der kleinen Station in San Giano nach Pino Tronzano, direkt an der Grenze zur Schweiz. Alle Möbel meiner Familie wurden in einen Güterwagen verladen. Die Reise dauerte kaum eine halbe Stunde. Aber zu erleben, wie unsere Betten und Schränke auseinandergenommen wurden, beeindruckte mich tief. Ich dachte, sie wären kaputt gegangen und war verzweifelt. Mein Vater beruhigte mich. »Du wirst sehen, sobald wir da sind, bauen wir sie wieder zusammen.« Auch meine Mutter schrie entsetzlich, als beim Transport der gusseiserne Ofen im Güterwagen umfiel und in Stücke brach, aber ich ergriff ihre Hand und tröstete sie. »Ruhig, Mama, ruhig. Sobald wir da sind, macht Papa alles wieder ganz.« O kindliches Vertrauen in die Macht der Väter. Man hatte den Güterwagen an einen Bummelzug angehängt, mit dem auch wir reisten. Als wir in Pino Tronzano ankamen, wurde unser Wagen abgekoppelt und meine Mutter und mein Vater luden, unterstützt von zwei Gepäckträgern, die Gegenstände, die wieder zusammengebaut werden konnten, aus. Ich war begeistert von dem Ort. Der Bahnhof war um etliches größer als der, wo ich geboren worden war. Wir wohnten oben im ersten Stock, 100 Meter weiter unten lag der See. Uns überragte eine Felswand, in die man eine Straße gehauen hatte, die mit vielen engen Kurven in den Ort hinaufführte, an die 50 Häuser, die übereinander gestapelt waren. Es gab einen alten Turm, einen Campanile, in dem sich unten das Pfarrhaus befand, und einen großen Palast, der die Gemeindeverwaltung, die Schule und auch die Unfallstation beherbergte. Die Gepäckträger und meine Eltern waren noch nicht fertig mit dem Einräumen, da kam schon der Pfarrer, um uns einen guten Tag zu wünschen und das Haus mit den frisch gestrichenen Zimmern zu segnen. Bei sich hatte er einen Messdiener, dessen Haar so rot war wie seine Kutte. Nach der Segnung führte er mich zu einem Platz hinter dem Bahnhof, wo ich mir ein Gehege anschauen musste, in dem ein riesiger Hühnerstall in Form einer Gartenlaube stand. Er war voller Hähne und Hühner, die uns mit festlichem Gegacker empfingen. Hinter der Gartenlaube befanden sich Käfige, in die man eine Menge aufgeregter Stallhasen gepfercht hatte. Mein Vater übernahm diesen Grenzbahnhof von einem alten, pensionierten Kollegen. »Das gehört alles euch«, sagte der Messdiener und wandte sich nun auch an meine Mutter, die uns gefolgt war. »Wieso das?« »Dafür seid ihr zuständig, so wie für die Weichen und die Signalpfeifen.« »He, Rotschopf, willst du uns auf den Arm nehmen?« Der geschwätzige Messdiener entschloss sich nunmehr, uns diese unverhoffte Erbschaft zu erklären, aber der Streckenläufer war ebenfalls herbeigekommen und nahm ihm das Wort aus dem Munde. »Der vorige Stationsvorsteher«, erzählte er, »war ein fanatischer Viehzüchter. In seinem Hühnerstall verbrachte er mehr Zeit als im Telegrafenbüro. Als er wegziehen musste, weil er in Pension ging, hat er das ganze Viehzeug für seinen Nachfolger dagelassen. Das heißt für euch.« »Oh, danke für das gefundene Fressen«, schimpfte Mama. »Ja, es ist ein wirklich schönes Geschenk«, beteuerte der Streckenläufer. »Ich frage mich nur, wie ihr dieses ganze Kleinvieh versorgen wollt, abgesehen davon, dass täglich zwei oder drei Hühner abhauen und über die Gleise laufen, ausgerechnet, wenn ein Zug durchfährt.« »Na, ich hoffe«, erwiderte Mama, »dass wenigstens ein bisschen Hühnerklein übrig bleibt. Tja, Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie es dünsten oder im Backofen schmoren möchten. Dann ist alles in Butter.« Flucht in die Schweiz. Im selben Jahr landeten die Amerikaner und Engländer auf Sizilien. Einige Monate später brach das faschistische Regime zusammen, gefolgt von der Kapitulation des Königs. Infolge der Auflösung unserer Armee kehrten viele Landsleute nach Hause zurück. Der eine kam aus Jugoslawien, der andere aus dem Süden. Einer meiner älteren Freunde stieg aus dem Zug in der Montur eines Eisenbahners. Er kam aus Kroatien. Ein anderer kam auf einem Damenfahrrad, verkleidet als Bäcker, ganz in Weiß. Ein dritter trug eine Bekleidung, die nicht zusammenpasste, Matrosenhose und Briefträgerjacke. Ich besuchte meinen Onkel Nino in Mailand, einen Bruder meiner Mutter, der als Invalide vom Militärdienst freigestellt war. Er sagte zu mir, »Ich brauche dich, vielleicht kannst du mir helfen.« »Gerne, was brauchst du?« »Perücken für Frauen.« »Perücken? Wofür?« »Das erkläre ich dir später.« Am Anfang der Via Garibaldi befand sich ein preiswerter Laden. Sie hatten ein Dutzend Haartrachten von Motten angeknabbert, aber wir bekamen sie für wenig Geld. »Jetzt begleite mich bitte zum Bahnhof.« Dort angekommen, sagte Onkel Nino, »vielleicht ist es besser, wenn du mitkommst nach Sartirana. Das wäre eine große Hilfe.« »Und was machen wir in Sartirana mit den Perücken?« Wir saßen kaum im Abteil, als er einen Sack öffnete, den er bei sich trug. Er enthielt lauter Frauenkleider, die nach Mottenkugeln mieften. Dann holte er aus einer runden Tasche eine Schachtel mit Schminkzeug. »Wollt ihr Theater spielen?«, fragte ich ihn. »So ungefähr. In Torre Beretti gibt es einen Kriegsgefangenenlager für Engländer, Südafrikaner und ein paar Inder. Die Wachmannschaft des Lagers hat sich nun aus dem Staub gemacht. Man muss die Gefangenen in die Schweiz schaffen, bevor die Deutschen merken, dass sie unbeaufsichtigt sind. Mir hat man an die 50 von ihnen anvertraut. Wenn ich sie alle zusammen in einen Zug setze, fallen sie zu sehr auf, auch wenn ich sie in Zivilklamotten stecke. Ich kann nicht behaupten, sie wären der Feierabendclub der Pirelli-Werke auf Kaffeefahrt. Abgesehen davon, dass ungefähr 10 Schotten dabei sind, fast alle mit roten Haaren und weißen Gesichtern voller Sommersprossen. 10 weitere sind Südafrikaner, 1,90 Meter groß, Schuhgröße 44. Ganz zu schweigen von den 4 Indern, die aussehen wie der Tiger von Eshnapur. Entschuldige, glaubst du wirklich, dass sie als Balletttruppe eines reisenden Varietés durchgehen, wenn du sie als Frauen verkleidest und ihnen eine Perücke aufsetzt? Erstens verkleiden wir nicht alle, nur diejenigen, die am meisten auffallen würden. Zweitens stecken wir sie in den Hamsterwagen. Was ist das? Die Hamsterer kommen aus Lomellina, um einen Sack Roggen oder Weizen zu schnorren, damit sie wenigstens einmal in der Woche was zu essen haben. Die Beamten vom Ernährungsamt kontrollieren sie nicht, auch weil es erlaubt ist, ein paar Kilo zu hamstern. Wir mischen einfach die Kriegsgefangenen unter die Hamsterer, die fast allesamt Frauen sind, und denen sagen wir Bescheid. Glaubst du wirklich, dass sie so ein Risiko eingehen? Das weiß ich. Frauen sind immer die mutigsten, die einzigen, die was riskieren. Am nächsten Morgen standen wir am Bahnhof von Sartirana. Es war noch dunkel. Der Zug aus Mortarara zur Weiterfahrt nach Novara und Luino fuhr ein. Er war schon ziemlich voll, zumeist Hamsterer mit ihren Rucksäcken und Taschen. Der Zug hielt, noch mehr Leute stiegen ein, doch dann fuhr er zurück ins überdachte Depot, wo ein Gepäckwagen angehängt wurde. Später erfuhr ich, dass dieses Manöver den Zweck hatte, die befreiten Kriegsgefangenen im Schutz der Halle aufzunehmen, wo sie von den Bahnhofswachen nicht gesehen werden konnten. Lokführer und Schaffner waren offensichtlich damit einverstanden. Ich ging mit Onkel Nino zu dem Waggon am Ende des Zuges. Hier halfen noch 4 Genossen aus Sartirana bei dem Transport. Wie mein Onkel es vorhergesagt hatte, hatten sich mindestens 10 Frauen bereit erklärt, das Abenteuer mitzumachen. Einige benahmen sich, als wären sie nicht im geringsten über das Risiko besorgt, das sie da eingingen. »Wenn sie uns schnappen, sollen sie mich in dieselbe Zelle stecken wie diesen hübschen Schotten, der sich als Feldarbeiterin verkleidet hat«, spottete die eine von ihnen. Es war wirklich ein bunt gewürfelter Haufen. Ihre Hosen waren zu eng oder zu kurz, und diejenigen, die als Frauen verkleidet waren, sahen aus wie Freudenmädchen aus einer orientalischen Hafenbar. Eine hatte sogar ein zappelndes Kleinkind auf dem Schoß, das nach Herzenslust schrie. Gefährlich wäre es gewesen, wenn jemand sie angesprochen hätte, da sie allesamt kein Italienisch sprachen. Von den 4 Indern sprachen 2 einen Dialekt aus Bangladesch. Einer hatte eine so dunkle Haut, dass ein halbes Kilo weiße Schminke nicht ausgereicht hätte, ihn aufzuhellen. Man hatte sein Gesicht deshalb teilweise in einen Verband gewickelt, aus dem nur die Augen, die Nase und der Mund herausschauten. An den Händen trug er weiße Kellnerhandschuhe. Wenn jemand gefragt hätte, wollten wir sagen, er sei Pizzabäcker und habe sich verbrannt, als plötzlich die Flammen aus dem Ofen geschlagen seien. Zum Glück war der Waggon so voll, dass niemand mehr zusteigen konnte. Außerdem stellten wir uns bei jedem Halt an die Fenster und forderten die Reisenden auf, weiter vorne einzusteigen. Auch die Wachleute, die in Novara die 2 Wagen überprüfen wollten, in denen sich unsere flüchtenden Gefangenen versteckt hielten, gaben es nach einigen Versuchen auf, sich durch die Menge zu drängen, und stiegen in den nächsten Wagen. Wir erreichten Luino mit der üblichen halben Stunde Verspätung. Für 150 Kilometer hatten wir fast 4 Stunden gebraucht. Jetzt wurde die Sache schwieriger. Im Bahnhof erwartete uns die deutsche Besatzung, und die Zahl der Reisenden in unseren 2 Waggons verkleinerte sich. Wir genossen nicht mehr den Schutz der Menge, um einer eventuellen Kontrolle zu entgehen. Vor allem aber wurde es immer wärmer und die Schminke begann, die Gesichter der Verkleideten zu verschmieren. Sie sahen aus wie Clowns nach einer Tortenschlacht. »Achtung, vier Deutsche kommen, um die letzten zwei Wagen zu kontrollieren!« Sofort setzte der Zug sich mit einem solchen Ruck in Bewegung, dass ein Wehrmachtssoldat, der bereits seinen Fuß aufs Trittbrett gesetzt hatte, zu Boden geschleudert wurde. Der Bahnhofsvorsteher pfiff wie verrückt. Der Zug hielt mit quietschenden Bremsen wieder an. Noch ein Ruck, die vier Deutschen machten kehrt und liefen zur Lokomotive. Der Zugführer stieg aus und beschimpfte den Bahnhofsvorsteher. Der Lokomotivführer lehnte sich aus dem Fenster der Lokomotive und brüllte ebenfalls. Vergeblich versuchten die Deutschen, sich einzumischen, aber keiner hörte ihnen zu. Nun streckten auch noch die Reisenden ihre Hälse aus dem Fenster und schrien: »Wir haben schon eine halbe Stunde Verspätung, weiterfahren! Hört endlich auf mit diesen Streitereien!« Schließlich machte der Bahnhofsvorsteher der Sache mit einem markerschütternden Pfiff ein kurzes Ende. Die Lok antwortete mit einem lauten Furz und setzte ihre Kolben in Bewegung, wie jemand, der die Nase voll hat. Auf dem Bahnsteig stand der Bahnhofsvorsteher und diskutierte noch immer mit den Wachsoldaten. Als wir an den Streithähnen vorbeifuhren, blinzelte ich aus dem Fenster mit dem Gefühl, dass die Eisenbahner von Luino und die aus unserem Zug eine hübsche Verwirrung inszeniert hatten, um die Deutschen daran zu hindern, ihre Kontrollen durchzuführen. Als wir nach einer halben Stunde den Bahnhof von Macagno passiert hatten, erreichten wir den Tunnel kurz vor Pino. Es waren also nur noch drei Schritte bis zur Schweizer Grenze. Der Zug hielt, die Lokomotive und der größte Teil der Waggons stand im Tunnel, nur die letzten waren noch draußen. Die Türen wurden aufgerissen, los, raus, aussteigen! Wir waren kaum mit den Füßen auf dem Boden, da fuhr der Zug schon wieder weiter. Die 50 Gefangenen und wir Begleiter hatten es geschafft, wenn auch mit ein paar Stürzen. Weiter hinten befand sich ein Weg, der erst in den Wald, dann auf einen felsigen Bergrücken führte. Wir kletterten hinauf wie die Bergziegen. Die falsche Mumie hatte sich die Verbände abgenommen. Diejenigen, die sich als Frauen verkleidet hatten, schrien vor Glück, rissen sich die Röcke und Mieder vom Leib, hatten aber keine Zeit, sich wieder Hosen anzuziehen und waren deshalb gezwungen, in Unterhosen weiterzulaufen. Vor lauter Aufregung vergaßen sie, die Perücken abzulegen, und das Bild wurde immer obszöner. Auf der Ebene der Maulbeerbäume oberhalb von Tronzano begegnete uns eine Gruppe Hirten, Männer und Frauen. Beim Anblick der Inder, der riesigen Afrikaner, der blassen Schotten und der halbnackten Weiber rissen sie entsetzt die Augen auf und die Frauen bekreuzigten sich. Noch zwei Bergrücken waren bis zur Grenze zu überwinden. Wir machten an einer Berghütte Halt, um etwas zu trinken und uns auszuruhen. Ein paar Schmuggler, die ich seit Jahren kannte, erwarteten uns. Außerdem Frauen, Männer, einige Kinder und mittendrin entdeckte ich meinen Vater. Er war mit diesen Leuten von Pino heraufgekommen. Ich hatte nicht erwartet, ihn dort zu treffen. Wir umarmten uns. Papa Fo begrüßte auch Onkel Nino und seine Genossen. »Ihr seid ganz schön mutig, den Jungen auf solch eine Reise mitzunehmen.« Zwei Bäuerinnen traten aus dem Haus und verteilten Polenta und Käse. Ein Hirte kam mit einigen Flaschen Wein und Milch für die Kinder. »Was sind das da für Leute, die bei euch sind?« fragte ich meinen Vater. »Juden«, antwortete er, »das ist schon die dritte Gruppe innerhalb weniger Tage, die wir hier durchschleusen. Aber jetzt muss ich auf Wiedersehen sagen, in einer Stunde fängt mein Dienst wieder an.« Bevor er sich in Bewegung setzte, verabschiedete er sich von den flüchtenden Juden. Alle umarmten ihn. Er kletterte den Hang hinauf und alle riefen ihm Worte des Lebewohls und der Dankbarkeit hinterher. Die Engländer fragten Onkel Nino, wer der Mann gewesen sei, von dem sich alle so herzlich verabschiedet hatten. Sie erfuhren, dass er verantwortlich für die Organisation war, die den politisch verfolgten und geflüchteten Kriegsgefangenen dabei half, in die Schweiz zu gelangen. Nun grüßten ihn auch die Engländer. Mein Vater erwiderte den Gruß durch eine knappe Armbewegung und setzte den Abstieg fort. Ich bin bis heute sehr stolz auf ihn.